Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Weimar, 8. August 1787. Aus der Physiognomie meiner Briefe kannst du besser als aus den umständlichsten Zergliederungen meiner selbst auf die jetzige Lage meines Geistes und Herzens schließen, solange du sie nur historisch und im Geschmack der Memoir findest, urteile keck, dass ich mich selbst noch nicht genieße, dass ich hier noch nicht zu Hause bin. Bin ich erst wieder mein eigen, so hast auch du mich wieder ganz. Deinen Brief vom 2. August habe ich erhalten, er versetzte mich wieder ganz zu euch, und das war meine wohltätigste Empfindung seit langer Zeit. Es gibt für mich kein gewisseres und kein höheres Glück in der Welt mehr als der vollständige Genuss unserer Freundschaft, die ganze unzertrennbare Vermengung unseres Daseins, unserer Freuden und Leiden. Wir haben dieses Ziel noch nicht erreicht, aber ich denke, wir sollen es noch erreichen. Welchen Weg ich dazu einschlagen werde, wird der Gegenstand meiner folgenden Briefe sein. Ich bin darüber mit mir einig, aber ich muss dir's und den andern erst abgewinnen, wenn ich meine Ideen euch mitteilen darf. Der Anfang und der Umriss unserer Verbindung war Schwärmerei, und das musste er sein. Aber Schwärmerei, glaube mir's, würde auch notwendig ihr Grab sein. Jetzt muss ein ernsthafteres Nachdenken und eine langsame Prüfung ihr Konsistenz und Zuverlässigkeit geben. Jedes unter uns muss dem Interesse des Ganzen einige kleine Leidenschaften abtreten, und eine herzliche Liebe für jedes unter uns muss in uns allen die erste und die herrschende sein. Seid ihr hierin mit mir einig? Wohl, so versichere ich euch, dass es die Grundlage aller Vorkehrungen sein wird, die ich jetzt für mein künftiges Leben treffe, und davon für jetzt genug. Kannst du mir glauben, lieber Körner, dass es mir schwer, ja beinahe unmöglich fällt, euch über Charlotten zu schreiben? Und ich kann dir nicht einmal sagen, warum? Unser Verhältnis ist, wenn du diesen Ausdruck verstehen kannst, ist wie die geoffenbarte Religion auf den Glauben gestützt, die Resultate langer Prüfungen, langsamer Fortschritte des menschlichen Geistes sind bei dieser auf eine mystische Weise avanciert, weil die Vernunft zu langsam dahin gelangt sein würde. Derselbe Fall ist mit Charlotten und mir. Wir haben mit der Ahndung des Resultates angefangen und müssen jetzt unsere Religion durch den Verstand untersuchen und befestigen. Hier wie dort zeigen sich also notwendig alle Epochen des Fanatismus, Skeptizismus, des Aberglaubens und Unglaubens und dann wahrscheinlich am Ende ein reiner und billiger Vernunftglaube, der der Alleinseligmachende ist. Es ist mir wahrscheinlich, dass der Keim einer unerschütterlichen Freundschaft in uns beiden vorhanden ist, aber er wartet noch auf seine Entwicklung. In Charlottens Gemüt ist übrigens mehr Einheit als in dem meinigen, wenn sie schon wandelbarer in ihren Launen und Stimmungen ist. Lange Einsamkeit und ein eigensinniger Hang ihres Wesens haben mein Bild in ihrer Seele tiefer und fester gegründet, als bei mir der Fall sein konnte mit dem ihrigen. Ich habe dir nicht geschrieben, welche sonderbare Folge meine Erscheinung auf sie gehabt hat. Vieles, was sie vorbereitete, kann ich jetzt auch nicht wohl schreiben. Sie hat mich mit einer heftigen, bangen Ungeduld erwartet. Mein letzter Brief, der ihr meine Ankunft gewiss versicherte, setzte sie in eine Unruhe, die auf ihre Gesundheit wirkte. Ihre Seele hing nur noch an diesem Gedanken, und als sie mich hatte, war ihre Empfänglichkeit für Freude dahin. Ein langes Harren hatte sie erschöpft, und Freude wirkte bei ihr Lähmung. Sie war 5, 6 Tage nach der ersten Woche meines Hierseins fast jedem Gefühl abgestorben, nur die Empfindung dieser Ohnmacht blieb ihr und machte sie elend. Ihr Dasein war nur noch durch konvulsivische Spannung des Augenblicks hingehalten. Du kannst urteilen, wie mir in dieser Zeit hier zumute war. Ihre Krankheit, ihre Stimmung und dann die Spannung, die ich hierher brachte, die Aufforderung, die ich hier hatte. Jetzt fängt sie an, sich zu erholen, ihre Gesundheit stellt sich wieder her und ihr Geist wird freier. Jetzt erst können wir einander etwas sein, aber noch genießen wir uns nicht in einem zweckmäßigen Lebensplan, wie ich mir versprochen hatte. Alles ist nur Zurüstung für die Zukunft. Jetzt erwarte ich mit Ungeduld eine Antwort von ihrem Mann auf einen wichtigen Brief, den ich ihm geschrieben. Ich nehme meine Erzählung wieder vor. Diese ganze Woche habe ich Wieland nicht gesehen, anfangs, weil ich ihm Zeit lassen wollte, den Carlos zu lesen und sein Urteil darüber reifen zu lassen. Nachher aber aus einer sehr billigen Ursache, weil ich nämlich den ersten Schritt von ihm erwartete, den er noch nicht getan hat. Im Gasthofe hat er mir zwar eine Gegenvisite gemacht, aber noch nicht in meinem Hause, welches zwar nicht nötig wäre, wenn der besondere Umstand mit dem Carlos nicht dazu käme. Vielleicht aber gehe ich diesen Abend doch hin, weil er vielleicht sonst aus Unwissenheit meiner Gründe Vernachlässigung aus meinem Betragen schlösse. Wie er übrigens von Carlos urteilen mag, kann ich aus andern Umständen zusammensetzen. Gotter hatte das Stück nach der jambischen Theateredition der verwitweten Herzogin in Tiefurt in einer Gesellschaft, wobei auch Wieland war, vorgelesen. Ich war nicht da und er hatte es auch nur auf alle Fälle zu sich gesteckt. Wie ich den andern Tag von ihm erfuhr, so hat just die erste Hälfte von der Marquischen Geschichte Wirkung getan, die andere keine oder eine widrige. Gotter behauptet mit Eifer, dass diese zweite Hälfte und die ganze Aufopferungsgeschichte des Marquis durch Dunkelheit der Exposition, durch Unwahrscheinlichkeit von Seiten des Königs, durch das geschwächte Interesse an Carlos und dergleichen ganz verloren ginge. Urteile aus diesem Pröbchen, was ich mir von dem übrigen Publikum versprechen darf. Daran wurde nicht gedacht, dass die Rolle des Marquis durch die Kunst der Darstellung allenfalls eine Übertretung der Wahrscheinlichkeit entschuldigt. Man fand dieses Menschen Kühnheit in der Natur nicht gegründet, und also war alles, was dieser vermeinte Fehler hervorbrachte, mit dem Fehler verdammt. Nun musst du freilich hinzusetzen, dass Götter mich schon seit 4 Jahren hasst und vielleicht gerade darum sich zur Vorlesung des Carlos erboten hatte, welches ganz sein Gedanke war. Musst hinzusetzen, dass er gerade der Mensch ist, der sich gegen jede Wirkung der Kunst sträubt, die ihm nicht auf dem Teller seiner Kritik zukommt, der nur durch die Regel genießen kann, dass er den Carlos nicht einmal durchaus verstand, wie sich nachher erwiesen hat. Aber unangenehm war mir's doch immer, meinem Text allemal einen Kommentar beifügen zu müssen. Götter und Wieland haben sich, wie ich aus allem abnehmen kann, in manchen Fällen und Urteilen darüber begegnet, und ich muss bei dem Letztern auf die alltäglichste Einwendung gefasst sein. Du wirst dir wohl vorstellen, dass ich nicht sehr begierig bin, Urteile über den Carlos zu hören oder zu beantworten, die aus diesem Gesichtspunkte herfließen. Mein Urteil über das Stück ist bestimmt, und weil ich meine Billigkeit fühle, so fürchte ich, dass Wieland bei dieser Gelegenheit in meiner Idee sinken wird. Vielleicht auch ich in der seinigen, aber die Fälle sind diesmal ein wenig verschieden. Dass der Carlos nicht einmal die Wirkung auf ihn gemacht hat, auf unsere erste Unterredung davon gespannt zu sein, beweist mir genug. Ich habe, um ihm Gelegenheit zu geben, vor 6 Tagen den Diderot bei ihm holen lassen und ihn in einem Billett darum ersucht. Er schickte mir das Buch, ohne den Wunsch zu äußern, mich zu sprechen. Ich bin zwar in Ansehung seiner von jedermann, der ihn kennt, auf eine erstaunliche Inkonsequenz vorbereitet, aber diese Inkonsequenz könnte es eben sein, was es zwischen uns zu keiner Freundschaft kommen ließe. Indes, wir wollen sehen, ich will nicht voreilig sein. Vor 8 Tagen ging ich im Wäldchen vor der Stadt allein spazieren und fand unterwegs Herdern mit seinen Kindern. Ich gesellte mich zu ihm und kam zufälligerweise zu einem recht angenehmen Abend. Herder macht aus schriftstellerischen Menschen nichts, aus Dichtern und dramatischen vollends am allerwenigsten, aus Fremdheit, wie er selbst gesteht, in diesem Fache des Geists. Er hat von mir nichts gelesen, und doch wird Herder beinahe am billigsten gegen mich sein. Er fragte mich, wie ich arbeite, und da ich ihm sagte, ich hätte das Unglück, während einer weitläufigen poetischen Arbeit mich selbst zu verändern, weil ich noch im Fortschreiten wäre und also am Ende eines solchen Produkts, anders als bei dessen Anfang, zu denken und zu empfinden, so riet er mir, schnelle Brouillon hinzuwerfen und dann erst langsam darin nachzuarbeiten. Seine Idee war helle und richtig. Ich gestand ihm, dass ich den Carlos von ihm gelesen wünschte und sein Urteil darüber hören möchte. Er versprach mir's, und vor 3 Tagen habe ich ihm den Carlos geschickt. Nächstens werd ich ihn besuchen. Ich sprach von seinen Schriften, und weil ich noch voll war von seiner Nemesis, so führte ich die Unterredung auf diese. Es schien ihn zu überraschen und zu freuen, dass ich ganz in seine Idee hineingegangen war, und er gab mir viele Aufschlüsse darüber, sagte mir auch, dass er sich diese Nemesis oder Adrastea zu einem großen Werk für die Zukunft erweitern und sie auch durch die physische Welt ausdehnen würde, als das erste allgemeine Gesetz der ganzen Natur, das Gesetz des Maßes. Bei Gelegenheit von seinem Aufsatz »Liebe und Selbstheit« sagte ich ihm, dass wir in dieser Materie Berührungspunkte hätten. Ich erzählte ihm einige Ideen aus dem Julius, die er auffasste und ganz für wahr erklärte. Er will die Briefe des Julius und Raphael lesen und fing nun ordentlich an, auf die andern Aufsätze der Thalia neugierig zu werden. Ich sprach vom Geisterseher und wie dieser Aufsatz zu einer Zelebrität gekommen war. Es machte ihm Vergnügen, und wir setzten diese Materie fort. Er hat auch hierin eigne und fruchtbare Ideen und neigt sich sehr zu der Meinung eines wechselseitigen Ineinanderwirkens der Geister nach unbekannten Gesetzen. Er findet das auch bei den Tieren. Auch die Tiere, sagt er, scheinen oft unsere Gedanken zu merken. Ein lebhafter Gedanke in mir könne einem andern, der mir nahe sei, einen ähnlichen erwecken und so weiter. Es gäbe Menschen, die ihr Schicksal im Allgemeinen vorher wissen, unter welchen er selbst sei. So erklären sich Prophezeiungen von Dingen, die doch Fakta enthielten, welche von außen entstehen müssten und nicht in der Ideenreihe lägen. So, sagte er, kombinierte der Prophet, eine Jungfrau würde schwanger werden und einen Sohn gebären. Ich brachte seine neueste Schrift, Gott, aufs Tapet. Ich sagte ihm einiges, was ich über diese Materie gedacht hatte und dass ich aus der Idee Gott die ganze Philosophie herableiten würde. Er fand etwas Eigenes in meiner Ideenreihe und sagte mir, er wünsche, dass ich diese Schrift lese. Sie würde für mich sein und enthalte seine vollständig überzeugende Idee von Gott. Wenn ich sie gefasst hätte, würde ich vieles Licht erhalten haben. Lies sie doch und schreibe mir deine Meinung. Für mich enthält sie zu viel Metaphysisches. Der Anfang mit Spinoza ist sehr interessant. Herder sagte mir, dass er sich bei seinen Arbeiten äußerst sammeln müsse und zum Beispiel, wie er seine Ideen schreibe, für alles andere Denken verloren sei. Der dritte Band seiner zerstreuten Blätter ist jetzt zum Druck weggeschickt. Unter anderem kommt ein Aufsatz darin von den Ruinen Persepolis. Gesehen habe ich aber das Manuskript nicht. Wir sprachen von seinem Predigen. Er dürfe in der Woche nicht an seine Predigt denken, wenn sie ihm glücken sollte. Höchstens freitags oder sonnabends könne er sich darauf besinnen. Zollikofer beneidet er sehr um seine Gemütslage und seine Situation. Ich fragte an wegen seinen Ruf nach Berlin. An ihn wäre keiner ergangen, sagte er mir, aber es hätte doch Grund damit gehabt. Hier hat sich der König von Preußen ganz eigen gezeigt. Nach einer Predigt, glaube ich, sagte er zu Spalding, er sähe ein, dass er alt würde und sich also wohl nach Ruhe sehnen würde. Spalding verneinte es gar sehr. »Nein, nein«, sagte der König, »Sie können Hilfe brauchen. Ich sehe es wohl ein.« »Sein Dienst«, antwortete Spalding, »litte keinen Gehilfen. Darüber seien Sie unbekümmert, hieß es, Sie sollen darum keinen Abgang an Ihrem Gehalte leiden. Ich will Ihnen Ihr Amt nur erleichtern.« »Das wünsche er gar nicht«, sagte Spalding. »Ich habe Ihnen einen wackern Mann dazu auserlesen«, fuhr der König fort. »Herdern!« Das klagte nun Spalding in ganz Berlin herum. Der König wurde abgebracht und der ganze Plan schlief ein. Herder sagte mir, dass er nicht entriert haben würde. Ich hätte noch allerlei Interessantes von dieser Promenade zu erzählen und soeben will mir's nicht mehr einfallen. Wir werden noch öfters zusammenkommen. Den Tag darauf machte ich mir eine Zerstreuung und fuhr nach Erfurt, weil ich dort im Stift etwas von Arnims zu übergeben hatte und versprochen hatte, es selbst zu tun. Ich habe noch nie ein Frauenkloster gesehen und wollte es bei dieser Gelegenheit. Die Schwester der alten Arnim ist dort Superiorin und das jüngste Fräulein ist eine Pensionär darin. Ich hatte anfangs eine Unterredung vor dem Gitter, dann wurde mir aufgeschlossen und ich wurde im Kloster, nur nicht in den Schlafzellen, herumgeführt. Ich ließ mir die Einrichtung und Lebensart erzählen und fand es wahr, was man von den Nonnen sagt, dass sie die höchste Zufriedenheit mit ihrem Zustande heucheln. Es waren lauter fröhliche Gesichter, aber freilich der verdrehten Augen genug, weil ich nach langer Zeit vielleicht die erste junge Mannsperson war, die sich im Inneren des Klosters sehen ließ, so wurde ich ziemlich angegafft und Nonnen wechselten mit Nonnen. Das Fräulein Arnim ist eine sehr hübsche Blondine, die in einigen Jahren schön werden kann. Ein kleines, interessantes Gesicht und vortrefflich schöne Haare. Im Gasthof, wo ich abgestiegen war, wurde mein Name durch meinen Bedienten verraten und es sammelte sich ein Haufe vor dem dortigen Privattheater, mich zu sehen. Keiner aber getraute sich, mich anzureden, und ich erfuhr's erst, was es war, als ich in den Wagen stieg. In keinem Gasthof bin ich so fröhlich bedient und so christlich behandelt worden. Eben erhalte ich Hubers Brief und in anderthalb Stunden geht die Leipziger Post ab. Ich hatte dir einen langen Brief zugedacht, aber ich muß den Rest auf kommenden Montag versparen. In der Geschwindigkeit durchlaufe ich deinen Brief noch einmal, um deine Anfragen zu beantworten. Die Herzogin, die ich meinte, ist die Verwitwete. Morgen erst kommt die Junge, oder übermorgen. Der Mann der Charlotte ist es, der die Karriere am Zweibrückschenhofe machen wird. Das Vermögen, um welches prozessiert wird, wird unter drei Schwestern geteilt und ist also um vieles geringer. Wegen der Clio werde ich Hubern antworten, dein Arrangement mit Göschen kann sehr recht gewesen sein. Es hat mich ein wenig befremdet. Charlotte grüßt euch, deiner Frau und Dorchen sage recht viel Schönes von mir. Sie werden mir aufs Wort glauben, dass ich noch nicht habe schreiben können, und wenn ich schreibe, so muss ich ganz bei ihnen sein. Adieu, meine Lieben, adieu, Körner. S.